Ich brauch nur einen Mann zu wittern, schon beginne ich zu zittern und streck meine rot lackierten Fühler raus. Am Anfang suche ich mit Blicken meine Beute zu umstricken und wenn das nicht hilft, pack ich es richtig aus. Ich verliere still und leise Taschentücher bündelweise und tut er dann immer noch ganz unschuldsvoll. Fahr ich ohne lang zu zagen frontal in seinen Wagen, als Unfallgrund gebe ich zu Protokoll. So ein Mann, zieht mich unwahrscheinlich an, dieser Wuchs, diese Kraft, weckt in mir die Leidenschaft. So ein Mann, macht mich zappelig und nervös, und schon ist es passiert, bitte seien Sie mir nicht böse.